So, willkommen im Schaumbad. Heute richtiges Schaumbad, keine Katzenwäsche. Mir gegenüber sitzt ein Ball aus Haaren, dem jemand eine lustige Brille aufgesetzt hat. Sieht total niedlich aus. Hallo. Er kann sprechen. Hallo. Hi. Hallo. Ich bin wie so, wenn du im Urlaub in Südeuropa so am Strand so Spielzeug kaufen kannst. Ja, genau. So eins bin ich. Ja, Hallo. Genau, mit lauter Haaren dran. Ja, also so. Du bist so mit Mehl gefüllter Luftballon. Ja. Und Haare dran geklebt. Und Hallo. Sind Haare jetzt eigentlich sehr billig gerade? Echthaar? Also bald? Ja, wahrscheinlich ist jetzt gerade so ein Einbruch. Das ist so ein Schweinehaarzyklus jetzt gerade im Moment. Und, aber du hast auch irgendwie so eine, also du könntest dir eine geile Tolle machen. Du könntest ja, der ja. Götz Alsmann des Podcastens werden oder so. Ja, Projekt Fokuhila ist live. Ja. Es ist am Leben. Aber gefällt mir auch gut. Ja. Gefällt mir auch gut. Ich glaube, den ZuhörerInnen hat auch unser Vorspann sehr gut gefallen diesmal. Ja, der mal so hat ein bisschen, geballert. Smooth Jazz Black Metal zum Anfang. Ja, das waren große Künstler, die das geschrammelt haben, oder? Wer war das? Brühm hießen die. Also Zufall, dass die so ähnlich Brühm. Hießen. Mit Y. Ja. Und B aus, vorne. Aus Norwegen. P oder B? Mit P, aber weil aus Norwegen, da spricht man P manchmal wie ein B aus. Ah, ja. Ist es so. Deswegen Brühm. Okay. Ja. Aber, also mir hat es gefallen, euch wahrscheinlich nicht, weil ihr alle Banausen seid und Banausinnen, aber es ist mir scheißegal. Macht ja auch nichts. Ja. Du, ich bin heute in einer ganz komischen Stimmung. Ja. Weil heute war ja der erste schöne Tag. Wir nehmen ja am Samstag auf, jetzt war richtig schön warm. Und dann habe ich gedacht, gutes Wetter, gute Stimmung. Und dann ist mir aufgefallen, ich war so ein bisschen rastlos. Weil auf einmal hat man wieder so ein schlechtes Gewissen, dass man zu wenig tut, wenn diese Sonne lacht. Ja. Aber eigentlich soll man ja zu Hause bleiben. Jetzt sehe ich dich mal endlich nochmal hinter einer Plexiglasscheibe. Jetzt ist dieses Rastlose weg. Das war die Scheibe. Ja, ich glaube, das klingt nicht so gut. Also die klingt auch komisch, aber egal. Leute lieben es, wenn man auf den Tisch klopft. Ah ja, stimmt. Ja, die rastlos, Scheibe hat gar nicht so einen Klang irgendwie. Warte mal. Die klingt irgendwie... Er hat gegen den Monitor geklopft. Deswegen guckst du auch so da angepisst. Der war teuer. Ja. Der hat 4K. Ich habe ja... Jetzt nur noch 3,5K. Naja, macht ja auch nichts. Das ist ein halbes K kaputt gekloppt. Naja, jedenfalls habe ich mich dann rastlos gefühlt. Und dann habe ich gedacht, beim Kackwetter bleiben die Leute wenigstens zu Hause. Aber zeitgleich tut Sonne ja auch gut. Ich bin zwiegespalten. Ich möchte jetzt in den Kommis lesen, was die Leute vom Wetter halten. Ja, mehr Wetter. Wollt ihr mehr über, dass wir mehr über das Wetter reden oder weniger? Genau. Weil ich war heute tatsächlich Gassi. Okay. In der fucking Innenstadt. Das war der größte Fehler seit Warum? Immer. Weil ich, weiß ich habe nicht daran gedacht, dass heute Samstag ist. Ach so, ja. Aber da hat er auch keinen Laden. Und dass heute gutes Wetter ist. Ah doch, man kann alles sammeln, gell? Man kann zum Laden gehen und dann sagen, ich hätte gerne. Also wenn man vorher sagt, ich hätte gerne, dann gehen wir. Ja, nee, damit hat es auch gar nichts zu tun mit Einzelhandel. Das war einfach so brechend voll. Echt? Okay. Ich war völlig überfordert. Also ich musste mich mit meinem Spazierpartner unterhalten und Millionen von Fahrradfahrerinnen ausweichen. Oh Gott. Es war ein Albtraum. Also geht nicht in die Innenstadt spazieren. Da bin ich doch ganz froh, dass die Plexiglasscheibe hier steht. Ja. Naja, aber immerhin sehen wir uns nochmal. Letztes Mal haben wir uns im Oktober gesehen, da war unsere letzte Folge. Ja, und du bist sehr haarig geworden seitdem. Ja, irgendwie komisch, gell? Ja, komisch. Ich habe auch verlernt, da ich ja so ein Snob geworden bin, der zum Barbier geht, habe ich verlernt, mich selbst zu rasieren. Ach so. Ja, deswegen... Kann ich dir mal erklären. Setz dich mal auf meinen Schoß. Wir können ja mal so mit Papa. Ja. Aber das Problem ist ja auch Abstand, weißt du? Ah, du kannst mich ja gar nicht rasieren. Wenn wir geimpft sind, dann rasierst du mich erstmal. Ja. Das ist doch ein cool. Ich habe noch ein Corona-Thema und dann würde ich auch mit diesem unsäglichen Virus aufhören. Aber unsere liebe Freundin, die geistig vollkommen gesunde Erika Steinbach. Ich hab's gewusst, als du gesagt hast, unsere liebe Freundin, dass du Erika Steinbach meinst. Ja, also wenn jemand Erika Steinbach vergöttert für ihre Verrücktheit, dann wahrscheinlich nicht wir, aber sie ist halt einfach verrückt. Aber sie hat bei Twitter einen coolen Post gehabt. Der hat mich nachdenklich gemacht. Oh ja, ich glaube, erzähl mal. Also ich nämlich auch eigentlich vor ein paar Wochen war ich das. Ich rede jetzt, ja, ist, also glaube ich, so eine Woche her. Ja. Ja. Aber ich finde es so gut. Ich rede ihn mal mit so zittriger Erika Steinbach-Stimme auch so. Von verschiedenen Seiten habe ich glaubhaft gehört, dass 50% der Covid-Patienten in Krankenhäusern aus dem arabischen Raum stammen. Für die Medien war das bislang kein Thema. Wäre eine reizvolle Aufgabe für unsere so fleißigen Netzwerkjournalisten. Werden die aber nicht machen. Okay, und das hat mich ratlos zurückgelassen, weil sich ergeben zwei Fragen. Wenn die 50% aus dem arabischen Raum stammen, dann was? Also daraus ergibt sich ja noch nichts. Ja. Und wenn, dann hätte man nur eine Verzerrung, dass sich eher die Verzerrung, dass sich reiche deutsche Kartoffeln wahrscheinlich besser Schutzmaßnahmen leisten können und man vielleicht vulnerable Gruppen noch besser schützen sollte und das auch sozioökonomisch ist. So, das war jetzt die Soziologen. Ja, ja. Perspektive, weil die kann ich auch, weil ich lese viele Bücher. Ja. Die zweite große Frage ist, wer bitte sind von verschiedenen Seiten, habe ich glaubhaft gehört. Wer sind denn diese verschiedenen Seiten? Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich habe diesen Tweet auch gelesen, aber ich habe dann aufgehört nach diesem ersten Satz. Von verschiedenen Seiten habe ich glaubhaft gehört. Ja. Dann, da war ich dann schon raus. Okay. Weißt du, wenn du plöffen willst mit Informationen, kannst du ja immer sagen, ich hab in einer Doku gesehen oder so. Oder ich habe, und dann Tagespresse einfach lügen auch. Also weißt du, habe ich wahrscheinlich in irgendeiner Zeit. Ich habe wahrscheinlich in irgendeinem vielleicht Zeitartikel gelesen. Erika Steinbach hat eine ehrliche Haut. Ehrlicher Steinbach. Ja. Also die lieber Schwachsinn reden als lügen. Stimmt, ja. Ja. Also ist naja, eine gute Aber Erika. Ich frage mich auch, was denn ihre These ist. Sie formuliert ja keine These. Also wenn diese 50% arabisch sind. Ich habe da eine Idee, also woran es liegen könnte. Erika Steinbach mag arabische Menschen nicht. Ja, sie mag arabische Menschen nicht, aber sie macht ja nochmal so eine Aussage, wo das Problem dann mit diesen arabischen Menschen liegt. Also sie müsste ja, wenn, dann schreiben, ihre Vermutung ist ja wahrscheinlich die feiern noch immer ihre Großhochzeiten und so und stecken uns deutsche Kartoffeln an. Aber diese ja, Aussage das, formuliert sie ja noch nicht. Ja, ja, das passiert dann schon in unseren Köpfen, weil wir kennen ja Erika. Genau, inzwischen. Die verrückte und Erika. Und alle ja. kennen Erika. Ja, ist schön sowas, ja. Weil ich habe jetzt ausgerechnet, noch ein bisschen Covid-Getexte. Ich habe also jetzt erstmal dritte Welle, kommt heute, geht heute los ungefähr. Ah ja, ja. Wir sind morgen schon drin, wenn der Podcast rauskommt. Ja, genau, ja. genau. Also heute sind die Zahlen jetzt schon mittags, waren sie schon höher als letzten Samstag. Ja. Wachst ja. eure Surfbretter, es geht wieder los. Genau, genau. Ja. Dritte Welle. Und weißt du, wann die vierte dann kommt? Zur Bundestagswahl. Glaubst du? Ja, da kommt dann, also müsste rechnerisch so ungefähr okay. passen. Jetzt ist Frühling, kommt die dritte Welle. Vierte Welle kommt dann im Frühherbst. Ah, das würde ja auch der AfD schön passen, weil ganz genau. dann können sie diese Briefwahllüge von Trump, die sie ja 1:1 einfach kopiert haben. Exakt, also wir haben, also ich vergleiche das gerne mit den Nationalsozialisten, die hatten irgendwie 1932 10%, also sind jetzt, oder 1903, also kleine Prozentzahlen. Und 1933 hatten sie schon so 40%. Also es geht dann mal schnell, weil da waren dann halt Krisen dazwischen. Ja. Aufstände und so weiter. Und das steht uns jetzt im Herbst bevor. Das ist aber auch. Also wir haben wieder Nationalsozialismus Anfang nächsten Jahres. Das ist aber auch eine verrückte These, die AfD mit Nationalsozialisten gleichzusetzen. Ja, komm, das ist doch die Nachfolgepartei. Das ist aber eine steile These. Ich finde, zum Teil sind die noch stramm rechter. Ja, okay. Das ist unfair der NSDAP gegenüber. Ich meine, in der NSDAP waren ja hauptsächlich auch Karrieristen. Und das, also wenn du eins der AfD nicht vorwerfen kannst, da ist nicht so ein schnittiger Karrierist drin. Das ist ja eher so der alte konservative Müll, der irgendwo rausgekommen ist. Vielleicht Alice Weidel ist so eine Karrieristin. Das ist eine Karrieristin, stimmt. Ja. Ja, die hat auch Perlenohrringe. Daran erkennt man Karrieristin. Genau, und ich meine, sie ist lesbisch und mit einer Muslimin verheiratet. Stimmt, und also lebt im Ausland. Überzeugung kann es nicht sein. Lebt ja. im Ausland. Also ja. das ist wirklich komplett konträr dem. Okay, gegenüber. Dann ist Alice Weidel die Josef Goebbels der 2000er. Ja, war ja. Goebbels? Nee, Göring war doch der. Egal. Egal. Die Goes halt. Die Goes. Alles das Gleiche. Göttingen. Ja. Göttingen. Goethe. Göppingen. Göppingen. Ja. Alles Nazis. Ja. Genau, also cool. Wir können uns darauf freuen. Bundestagswahl, AfD wird so an die 40% abräumen, weil wir da voll in der vierten Welle drin sind. Alle geben den Volksparteien die Schuld. Ja. Ich hoffe, deine Vorhersage wird nicht eintreffen. Und da wir wirklich schlecht in Vorhersagen sind, könnt ihr euch jetzt entspannt zurücklehnen. Genau. Wir haben die Themen durch. Wir haben diesen Virus besprochen. Den werden wir geben uns jetzt ein Virusverbot für den Rest der Folge. Ja. Und ich weiß nicht, ob du da durchhältst, aber die AfD zumindest erwähnen wir nicht mehr. Du wirst wahrscheinlich nachher nochmal den lustigen Mann mit dem Schnauzbart erwähnen. Hitler. Ja, genau. Fertig, abgehakt hiermit. Hast du auch abgehakt? Cool, dann können wir jetzt die gute Laune Sache. Darf ich noch kurz meine Liste einmal kurz durchgehen? Ich muss kurz mal drüber gucken, was ich dann löschen muss. Was möchte ich nicht mehr. In unserer 51. Folge, siehst du, ich habe sprechen verlernt auch. Da wir jetzt 9 Katzenwäsche hatten, wären wir eigentlich die 60. Folge Schaumbad. Aber wir sind jetzt die 51. Ja, oder die 10. Katzenwäsche. Aber ich möchte eine Tradition aus der Katzenwäsche weiterführen, auch in unserer regulären Folge. Und zwar einem Thomas Müller gedenken, der nicht Thomas Müller von FC Bayern ist. Oh ja, bitte. Der ja auch gerade im Schutzanzug irgendwie aus Katar wieder hierher gebracht wurde. Und zwar erinnern wir uns heute an, und er war erfolgreicher als Thomas Müller, wenn man das so sehen will. Weil hat, erfolgreicher in? Hat FC Bayern Thomas Müller einmal Olympiagold? Okay. Ich glaube nicht. Und zweimal WM-Gold? Ich glaube nicht. Nee. Ja. Und zwar Thomas Müller aus Aschaffenburg, 1961 geboren, ehemaliger deutscher nordischer Kombinierer. Meine Lieblingskombination aus Sportarten hat er voll abgeräumt. Nochmal, norwegischer was? Nordischer Kombinierer. Nordischer Kombinierer. Kennst du diese Disziplin? Ja, ja, klar. Die machen doch Black Metal. Nee, das da werden verschiedene Metal-Stile vermixt. Das ist auch die nordische Kombination. Okay. Also Black Metal mit Rechtsradikalismus. Thrash Metal-Elementen. Und ja, in Norwegen ist Rechtsradikalismus auch sehr nah. In der Metal-Szene, ja. Wenn du erstmal eine Kirche anzündest, willst du auch andere Sachen anzünden, Kreuze anzünden. Und dann bist du ja schon beim Ku Klux Klan. Nee, nordische Kombination, kennst du die Sportart? Es ist irgendwas, das ist ein Wintersport. Winter, ja, irgendwie Skifahren und Ballern oder so. Nee, das ist Biathlon. Die nordische Kombination ist nämlich wirklich meine Lieblingswintersportart, weil man nicht auf die Verbindung beider Disziplinen kommt. Oh, da also es sind zwei verschiedene Disziplinen, die auch Einzeldisziplinen im Wintersport sind. Aber das ist die nordische Kombination. Also beides zusammengerechnet ergibt dann den Sieger. Also irgendwelche? Oder nee, es sind zwei Disziplinen. Da darf ich raten. Ja, genau. Es ist Schlittenfahren und Schneeballschlacht. Nee, auch olympische Disziplinen. Schneemann bauen und Schlittschuhlaufen. Wir ziehen das jetzt so lange durch, bis du die eine Disziplin wenigstens aus der nordischen Kombination hast. Dann verrate ich dir vielleicht die zweite. Ballern? Nee, und Ballern ist nicht dabei. Oh. Das ist ja beim Biathlon. Was gibt's denn noch? Rodeln? Nee, Rodeln ist auch nicht dabei. Skifahren? Skifahren ist ein sehr weiter Begriff. Langlauf? Langlauf ist dabei. Sehr gut. Willst du jetzt die zweite? Soll ich dir die zweite verraten? Ja, sagst du mir. Skispringen. Also Springen und Langlauf. Das ist die nordische Kombination. Okay. Ich, geht das ineinander fließend über? Oder springt man, dann parkt man, zieht sich um und so machen sie es heutzutage. Ich weiß nicht, wie sie es früher gemacht haben, aber sie. Es wäre cool, wenn man zwischendurch immer mal wieder Schanzen kommen würde. Ja, ja, also mit den Langlaufschienen dann so kleine Schanzen. Dann wäre es cool, dann würde ich sagen, okay. Dann wäre ein spannender, also Langlauf ist ja auch das Langweiligste irgendwie im Wintersport. Ja. Aber wenn dann immer so ein Abhang käme, wo sie dann auch noch irgendwie auf Weite mit diesen dünnen Langlaufbrettern springen müssten, wäre dann richtig fetzige Sport. Das wär, ich stell mir die springen, die springen zuerst und wer ein paar Meter mehr hat, darf halt zuerst loslaufen und hat halt Vorsprung. Okay. Also auf der Loipe dann. Also ein wahnsinnig spannender Sport. Erst wird Ski gesprungen. Loipe? Was ist denn eine Loipe? Da, wo die Langlaufskier drin rollen. Ah. Ist aber Allgemeinwissen. Ja? Muss man wissen. Ja, gut, du kommst aus Wintersporthaushalt wahrscheinlich. Ja, ich komme sogar aus dem Wintersportgebiet. Ich grüße die Wolfsschlucht und den Schwarzen Mann. So die Wolfsschlucht? Schlucht. Ja. Klingt beides auch ein bisschen problematisch, die Eifelgebiete, gell? Also es gibt den Schwarzen Mann, der hat aber keine Angst vor, weil das ist ein Berg. Naja, es gibt Leute, die haben Angst vor Bergen. Und dann vor die schwarzen Männern. In Prüm selbst gibt es eine Wolfsschlucht. Okay, schön. Nee, ich stell mir aber keine Schanze. Okay, gut, immerhin. Ich stell mir diese Strecken für diese nordische Kombination, wenn das so wäre, dass man immer springt und langläuft in einem Rutsch, wie so eine Mario-Kart-Strecke vor. Aber stimmt, ja. Oder wieder so, wie heißt denn dieses Motorradspiel mit diesen, was man von der Seite, da fährt man mit so Motocross-Motorrädern so Parcours entlang. Ich erinnere mich, ja. So stelle ich mir das vor. Oh, das muss ich mal wieder spielen, fällt mir gerade ein. Also, Spiel spielen und die nordische Kombination mal ein bisschen fetziger machen. Wir haben da einen Vorschlag. Ich glaube, der Skiverband, der deutsche heißt DSV, glaube ich. Wie der europäische oder weltweite heißt, weiß ich nicht. Aber wir würden da mal kommen und da präsentieren. Ja. Ja. Und wir pitchen euch mal eine bessere nordische Kombination. Was wir gut pitchen könnten bei Sony oder bei Activision Blizzard oder Electronic Arts oder so. Thomas Müllers nordische Kombination. So wie Tony Hawk's Pro Skater. Oh ja. Thomas Müllers nordische Kombination. Und dann so ein cooles Parcours, Mario Kart-mäßiges Motocross-Skispiel. Oder wie diese alten Olympiaspiele, die es auch auf dem Sega und NES gab, stinklangweilig waren, weil man immer nur die A- und B-Taste irgendwie im Wechsel drücken musste. Möglichst schnell. Ja. Oder möglichst ausdauernd beim Langlauf. Ja, gab genau, ja auch Winter-Olympics. Dieses Spiel legen wir einfach nochmal auf. Mit Branding von Thomas Müller. Mit Branding von Thomas Müller, aber nur die nordische Kombination. Aschaffenburger Thomas Müller, nicht genau. Der Münchner. Thomas Müllers Skisprung, nordische Kombination. Geil. Und dann auch mal Jahreszahl, 2021. Und bei dem Anlauf, beim Skispringen musst du auch zur richtigen Zeit erstmal die A-Taste drücken, dann fängt der auf der Schanze an. Am Schanzenpunkt musst du dann zur richtigen Zeit B drücken und für die Landung dann beide Tasten. Das ist die einzige Aktion, die du durchführst. Und beim Langlauf dann immer schön im Rhythmus bleibend A und B. Ja, das wird es aber schwierig. Das muss schon ein bisschen innovativer sein. Irgendwas mit VR und wo sind die Oculus Rifts? Wo sind die? Wo ist ja, der Input? Ja, wir brauchen ja, mehr davon. Ja, mehr. Nee, ich will eher so in dem Retro-Game-Sektor. Ja, okay. Ja, da haben die noch zwei Tasten. Okay, dann wird es halt ein 9,99 Spiel. Ich will schön 79,95. Okay, AAA Full Price. Langlauf in VR ist wahrscheinlich voll langweilig, aber Skispringen in VR... Das ist der Kick. Hey, Langlauf in VR ist total geil, weil dann kann man irgendwie durchs Weltraum langlaufen oder in Fantasiewelten durch Mittelerde. Ich hoffe, Thomas Müller macht da mit. Ja, sicher. Also der aus Aschaffenburg. Wann war das? Hast du doch ungefähr, also war das irgendwie vor 100 Jahren oder vor 12? Naja, so er ist 61 grob. Geboren. Also ah, okay. War okay, ja, nee, vor dann, so ungefähr 30 ja, Jahren okay. Ungefähr. Ja. Ja, also so 2000 ja. Rum. Nee, ich würde sagen, eher 90ern hat er seine Erfolge. Atlanta 96. Wahrscheinlich. Ich habe nicht nachgeguckt, bei welchen Olympischen Spielen. Ich glaube nicht in Atlanta. Ich meine, Thomas Müller vom FC Bayern ist mir schon ziemlich egal, außer dass er so ein bisschen wie der Dorfdepp wirkt. Ja. Deswegen kümmere ich mich ja nur um die anderen Thomas Müller. Ich sehe das eher als Verpflichtung, dass man den anderen Thomas Müllern... Ja. Ist auch wirklich sehr altruistisch von dir, was immer das bedeutet. Genau, ich bin nochmal durchgegangen. Ich habe kein Content für unsere Folge. Kein Content für unsere Folge. Cool. Punkt. Nee, dann machen wir Feierabend. Kein Corona-Quatsch. Außer das Wort AstraZeneca habe ich mir noch notiert. Das ist witzig ein bisschen. Könnte ein neues Asthma-Mittel werden, wenn AstraZeneca voll durch die Decke geht. Auch einfach Merch. Ich finde Impfstoff-Merch. Das ist kein Corona-Thema, sondern einfach Impfstoffe allgemein. Genau, auch. Es gibt ja auch so, Masern. Und genau, und wir haben ja geschafft, die Pocken mal auszurotten zum Beispiel. So einfach so auch die alten Pockenmittel mal nochmal so hochleben lassen. Weißt du, wie so Retro-Commodore-T-Shirts? Oh ja. Auch die alten Retro-Pocken-Impfungs-T-Shirts. Eine schöne Pestimpfung. Pockweg 23 oder so. Wahrscheinlich hießen die früher noch. Ja, einfach mal anders, einen Impfstoff entwickeln für eine Krankheit, die es nicht mehr gibt. Achso, so auch als Retro, für den Kühlschrank einfach. Nee, die man sich auch schön in den Arm spritzt. Und dann kriegt man diesen Stempel in seinen Impfpass oder diesen kleinen Sticker. Und der sieht dann halt total cool aus, 18. Jahrhundert mäßig. Also den Impfpass mehr wie so ein Panini-Album. Ja, gestalten, genau. Wo genau. Du die coolen Viren dann auch in den Impfstoff daneben reinkriegst, so mit so Glitzer-Stickern auch. Genau, wenn das der Mannschaftskapitän ist. So. Genau. Zum Beispiel BioNTech. Hätte so einen Glitzer-Sticker jetzt bekommen, weil das BioNTech sind die ziemlich populärer Wirkstoff jetzt erstmal ist, ja. Und so eine Impfung gegen so die Grippe 2006, wo keine große Welle ganz war. Ganz genau. Ist halt einfach so, weißt du, hast du auch so eine Seite, die Grippe-Impfungsmannschaft. Grippe so. 90er, Grippe 2000er, Grippe 2010er, genau. Cool. Das wäre cool. Und AstraZeneca ist dann so ein ganz seltener Druckfehler. Asthma. AstraZeneca. Ja. Also ist eigentlich AstraZeneca. Ach so, die bringen wir mit rein in diese Panini-Bildchen. Es gibt so ein paar, ja. So eine Charge von den Stickern, die man in seinen Impfpass kriegt, ist falsch gedruckt mit AstraZeneca. Boah, die... Und das ist so wie die, es gibt doch so fehlerhafte Münzen oder Briefmarken. Ja, cool, dann würde ich doch, die blaue Mauritius ist doch auch eine Fehlprägung, diese seltene Briefmarke. Ich habe mich gerade versucht zu erinnern, was man früher auf Briefe geklebt hat. Neulich habe ich mal eine gekauft und dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, ich nehme zwei. Und jetzt habe ich noch eine, falls ich mal wieder eine brauche. Ja, ab und zu verschicke ich ja schon was. Aber auch, ich glaube, darüber haben wir uns schon unterhalten, weil ich ja Künstler bin. Aber mit selten. Briefmarken, mit klassischen Briefmarken? Ja, so ein Buch kann man ja mit Briefmarken verschicken. Ah, da muss ich nicht extra zur Post gehen. Deswegen benutze ich die manchmal sogar noch. Okay. Ja, verrückter Scheiß. Ja, die sind aber heutzutage Sticker, mal lecker. Du schreibst ja auch Bücher. Also Blätter mit Wörtern und Buchstaben und Punkten und Strichen. Sitz vor meinem Kachelofen und schreibe Bücher. Klar benutzt du auch Briefmarken, das überrascht mich jetzt nicht. Ist dir mal aufgefallen? Nein. Okay. Ich wollte konsequenter werden. Gut, das ist dir nie aufgefallen. Dann nächstes Thema. Na, ich bin Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen traurig. Ich weiß, ich wollte den schlechten Witz machen, aber jetzt bin ich traurig, dass ich versaut habe. Das Wort Kichererbsen. Ja. Hat zwei RR. Kichererbse. Ja. Aber beide spricht man völlig unterschiedlich aus. Kichererbsen. Eins ist ein R und das andere ist ein R. Ja. Kichererbsen. Kichererbsen. Kichererbsen. Also ist zweimal, also so ein RR-Ding mitten im Wort, ist aber ein Kichererbsen. Ja, ein schönes Wort eigentlich. Ja. Kichererbsen, toll. Also ich habe es neulich gesehen, hey krass, das ist ja zweimal RR. Gedanken über Kichererbsen auch machen. Kaufst du die in der Dose ohne Flüssigkeit oder im Glas in Flüssigkeit? Wenn du Kichererbsen, kaufst du Kichererbsen manchmal? Ja, ich habe häufig den Fehler gemacht, dass ich sie weder im Glas noch in der Dose, sondern im getrockneten Zustand. Oh Gott, du Wahnsinniger. Und dann vergisst man natürlich erstmal, die einzulegen. Und wenn du dann Lust drauf hast, kannst du sie aber auch nicht essen, weil die musst du wirklich. Genau, und bis sie dann eingelegt sind, hast du keine Lust mehr drauf. Ja. Ja. Und deswegen habe ich sie dann irgendwann in der Dose in Flüssigkeit gekauft, weil ich dachte, dann sind sie am weichesten. Mhm. Ja. Ja, gut. Und finde die auch okay. Ja. Und hast dann nie drüber nachgedacht, dass da ein Doppel-RR ist? Nee, im Supermarkt bin ich wenig auf Tonalität aus. Da bin ich eher. Buchstabenästhetik? Ja, Buchstabenästhetik, aber wenn dann. Optisch, aber ich habe die Tonalität da nicht gehabt. Außerdem lief ja Supermarktradio. Das lud ich immer so ein, ich spüre nichts mehr im Supermarkt. Ach so. Ja. Bist du ein Rewe-Mensch? Ich bin ein Rewe-Mensch. Da kommt guter Sound. Da kommt guter Sound. Nice Tunes, ja. Habe ich manchmal noch wochenlang einen Ohrwurm. Ich war gestern einkaufen und da lief Backstreet Boys I Want It That Way. Nice. Das ist ein Ich bin danach, zu Hause hatte ich noch immer Tell Me Why. Ja, genau. Das hat man ewig noch. Ja. Und dann hört man sich es noch 12 Mal bei Spotify an. Oder es gibt auch andere Anbieter wie Priel. Oder. Na, das war's eigentlich. Spotify und Priel. Spotify und Priel. Ja, genau. So läuft das im Supermarktradio. Ja. Aber Wahnsinn, wenn wir unseren ZuhörerInnen mal Ohrwürmer erklärt haben. Also, ja. Leute, ein Ohrwurm ist so ein Song, den man nicht mehr aus dem Ohr rausbekommt. Ich habe auch für anderssprachige Menschen als deutschsprachige Menschen ist es sehr witzig, das Wort Ohrwurm. Ja. Habe ich mal mit einer anderssprachigen Person mich drüber unterhalten. Im Englischen hat es auch voll den uninteressanten Namen. Ich habe einfach I'm stuck with this song oder it's stuck in my head oder so. Ja, stuck with this song. Es gibt keinen Ohrwurmbegriff. Ja, die Armen. Haben die es so lange geschafft? Ja, viel mehr Ohrwürmer. Vielleicht haben die einfach nie Ohrwürmer. Ja. Vielleicht haben wir nur Ohrwürmer, wir deutschsprachigen Menschen, weil wir einen Begriff dafür haben. Vielleicht, ja. Sonst wären die auch schon längst erfunden, wie bei Per Anhalter durch die Galaxis. Analsex. Per Anhalter durch den Analsex. Ja, keine Ahnung. Das ist ein guter, es gibt doch immer diese Porno. Aber eigentlich wollte ich per Anhalter durch die Galaxis, da hat man doch auch so einen Ohrwurm oder so einen Ohrkiefer. Ja, Babelfisch. Ja, ein Fisch ist er, genau. Ja, genau. Fisch, ja. Babelfisch heißt er. Babelfisch, ja. Babel oder Babel? Babel. Also, haben Sie da vielleicht danach die App, genau, womit man Sprachen lernen kann? Exactly. Benannt? Wahnsinn. Das war auch, bevor es überhaupt Internet gab, nee, als Internet neu war, bevor es Google gab. Und wenn man, also ich weiß noch, wie mir auch wahrscheinlich meine Oma mich aufgeregt angerufen hat und gesagt hat, Peter, ich habe wieder was gefunden im Internet. Da kannst du einfach deutsche Wörter auf Englisch übersetzen. Muss einfach nur reinschreiben und dann hast du es. Deine Oma hat hier echt Internet beigebracht. Und dann habe ich, wie heißt das, ja, Babelfisch. Ja, das hieß Babelfisch, diese Babelfisch.com oder so. Verrückt. Und dann dachte ich, ah, cool. Und ich habe erst später das Buch Per Anhalter durch Analsex gelesen. und da habe ich dann, das kenne ich doch von meiner Oma. Wahrscheinlich hat auch hier, wie heißt der Typ, der Schreiber von dem Buch? Douglas, oder? Ich glaube, er heißt Doug Adams. Doug Adams. Fast. Vor allen Dingen habe ich dieses Jahr mal alle 5 Teile gelesen. Also letztes Jahr, 2020, habe ich nochmal alle 5 Teile gelesen. Habe ich nie geschafft. Ja. Nur die ersten 2, immer wieder. Genau. Aber meine Großmutter ist auch ungefähr so alt wie der. Vielleicht hat die das ja von ihm. Denn vielleicht hat sie ihn auch angerufen. Und hat ihm, vielleicht hat sie ihm auch einfach die 42 diktiert. Also deine Oma hat vorher mit Adams telefoniert. Ja. Und dann wollte sie sich Essen bestellen, wie man das ja in den 80ern gemacht hat. Ja, klar. Hast du nach Nummern bestellt bei der Pizzeria, wie man da gesagt hat. Und dann wollte deine Oma eigentlich nur die 42, also eine Calzone mit Extrakäse bestellen. Und dann war Doug nochmal dran. So. Und er war gerade so die ganze Zeit im Überlegen, was mache ich denn als Antwort auf alle Fragen? Und deine Oma hat dann angerufen, hier, ich hätte gern die 42. Und Douglas Adams so, geil, ja, nehme ich. Ja. Geil, nehme ich. Und damit hat deine Oma, Peters Oma, Oma Helga hat nicht nur das Internet erfunden. Für uns Deutsche. Sie ist eigentlich die Internetaufklärerin der Nation. Also sie hat Google zumindest eingeführt. Ja, sie hat Google groß gemacht, sie hat viel groß gemacht und auch die entscheidende Zahl in den Roman reingebracht. Ja. Also Wahnsinn. Oma Helga. Und die hat auch viel mit Handtieren zu tun gehabt. Was ja auch... Auch kein Zufall. Also sie hat sich immer abgetrocknet, wenn sie nass war. Mit einem Handtuch? Mit einem Handtuch. Hatte sie das auch im Haushalt häufig dabei? Ja. Ja. Beweis. Boah, ich muss da noch mal ein paar Verbindungen prüfen. Ja. Das werde ich dann machen. Also ich glaube einfach, Oma Helga hatte mehr Einfluss auf nicht nur die bundesdeutsche, sondern sogar die europäische Geschichte als Helmut Kohl. Unser Vater. Genau. Ich denke auch, ja. Ja, schön. Haben wir meine Oma abgehakt. Hast du noch was mitgebracht? Ich habe auf jeden Fall was für einen Abbinder habe ich dabei. Ja, wollen wir aber noch ein bisschen quatschen? Nee, du siehst so aus, als würdest du eine Pause brauchen. Echt? Findest du? Ja. Das ist dieser haarige Ball, der zu dir spricht. Du musst dich mal rasieren, glaube ich jetzt. Ja, hilfst du mir? Ich bin noch nicht geimpft. Ich möchte mich aber eigentlich nicht rasieren, jetzt solange das... Aber trotzdem hast du dir jetzt eine Pause verdient. Ja gut, dann machen wir danach. Ihr hört jetzt den Abbinder und dann wisst ihr, auf welche Rubrik kommt. Das ist nämlich jetzt gar kein Teaser, sondern passiert ja genau jetzt. Der hässliche Plural des Monats. Ja, der hässliche Plural. Der hässliche Plural. Du hast wieder einen mitgebracht? Ich habe einen mitgebracht, ja. Sehr gut. Ich habe noch nie einen mitgebracht. Ich muss auch mal einen mitbringen. Du musst auch mal einen. Ja. Ich bin aber auch nur durch Zufall drüber gestolpert, weil der Frühling kommt ja jetzt. Und deswegen wachsen... Frühlinge. Nee, die Krokusse. Krokusse finde ich. Der Plural von Krokus. Dieser kleinen Blume, die sich da so hoch... Ja. Habe ich heute tatsächlich auch gesehen, welche. Ja, und der Plural ist halt Krokusse. Krokusse. Findest du nett? Finde ich unproblematisch. Es ist einfach Krokus und ein E hinten dran. Vielleicht noch ein Doppel-S. Ja, aber ich finde ihn, er klingt nicht schön. Krokusse. Ah, guck mal, die Krokusse wachsen. Ja, klingt so, als würde man den falschen benutzen. Du hättest lieber was... Kroki. Genau. Oder Kroken. Irgendwas more sophisticated. Ja, irgendwie Krokanten. Schon ein bisschen mehr vom Lateinischen beeinflusst irgendwie. Ja, tut mir leid. Krokusse Du findest den nicht so hässlich? Ich finde ihn okay. Ich finde viel interessanter die Frage. Soll ich wollte jetzt nicht gemein sein. Nö, also, musst du ja nicht. Nee, ganzen, das ist ja eine Geschmackssache. Ganze das ist Woche ja mein dran, hässlicher. Dran vielleicht sollten wir auch die Rubrik einfach umbenennen. Der hässliche Plural, den wo Jean-Paul hässlich findet. Ja, ja. Das wäre fair. Wenn du Krokus okay findest. Ich finde es viel interessanter, was der Plural von Frühling. Frühlinge. Frühlinge? Ja. Würde ich vermuten. Aber wieso sollte man, es gibt ja immer nur einen im Jahr. Na, nö, aber es gibt mehrere. Was hast du die letzten Sommer so getrieben? Plural. Die Sommer. Ja. Was hast du in den Sommern 2004 bis 2006 gemacht? Ja, aber... Was hast du in den Frühlingen? In Frühjahren, würde ich da sagen. In den Frühjahren. Ja. Frühjahr finde ich eher auch ein schöneres Wort als Frühling. Ja, das ist auch wieder so ein Nord-Nord-Süd-Ding, oder? Also im Norden sagt man eher Frühjahr und im Süden Frühling. Ich habe heuer noch beides benutzt. Ah, heuer. Heuer ist aber dann sehr südlich. Heuer am Sonnabend, meinst du? Nee, heuer am Sonnabend. Ja. Heuer am Sonnabend hast du mehrere Kroki dir reingezogen mit schöner Bratensoße. Genau, Kroki-Pilzpfanne. Kroketten? Nee, Krokusse tatsächlich. Mhm. Also Kroki-Pilzpfanne. Das ist so ein fancy. Sollen wir einen Imbiss aufmachen? Wenn das, ja. Da müssten ja ein paar Restaurants jetzt günstig zu haben. Einfach Peters und Jean-Pauls Kroki. Essens-Eck. Esseck. Saufbude. Wir nennen einfach Esseck und das Saufbude. Machen wir neben Jean-Pauls Saufbude auf. Nee, wir nennen einfach Esseck und Saufbude. Fände ich eigentlich ganz schön. Sehr gut. Und da bieten wir dann halt so Essen an, wie zum Beispiel frittierter Kokos oder auch die Kokospilzpfanne. Ich finde, Kokospilzpfanne klingt schön. Ich würde das mit dem Frittieren machen, weil man kann das in so einem Bierteig und dann frittieren. Das ist dann so eine knusprige Blüte. Oh, das, weil mit Zucchini-Blüten kann man das tatsächlich machen. Ich seh schon, ich habe mir den richtigen Kompagnon ausgesucht. Maul bin ich. Kein Schleckermaul, ich bin einfach nur ein Maul. Ja, aber ein kreatives Mäulchen. Nee, ein Maul. Mäulchen passt auch. Mein Mund ist sehr groß. Kreatives Maul. Aber so kann ich dich dann auch mal vorstellen. Ich mache dann eher Service. Mache dann natürlich auf Kölsch. Weil dann bist du immer hinten voll genervt. Was kann ich den Herrschaften noch bringen? Darf ich Ihnen das kreative Maul von unserem Laden vorstellen? Ja, das ist das kreative Maul. Sie haben sich sicherlich schon gefragt, wer Ihnen den lecker frittierten Kokos gemacht hat. Da hinten, da steht das kreative Maul hier, das ist der Peter. Einfach mal ein schönes Appläuschen. Ihr Köbis, der Jean-Paul. Ich nenne mich dann auch immer Köbis und keiner hier im Süden versteht, ich weiß überhaupt nicht, was Köbis. Ein Köbis ist. Köbis ist die Bedienung im Kölschbrauhaus, der Köbis. Auch Damen? Auch die Köbis. Die Köbis. Einfach, ja. Okay. Und so stelle ich mich auch immer dann vor. Wenn die Leute zur Tür reinkommen, sage ich immer, hallo, ich bin heute da, kreative Köbis. Wir machen es auch wie in der Kölschkneipe. In der Kölschkneipe kriegst du ja so lange, das ist ja für dich ein Traum auch, weil du wirst ja fürchterlich nervös, wenn das Servicepersonal dir kein neues Bier bringt, wenn deins leer ist. Ja. In der Kölner Kneipe, und Köln hat viele Nachteile, aber einen Vorteil hat es, und das wäre dein Traum, wenn dein Glas leer ist, kriegst du einfach, der Köbis geht immer rum mit so einem Kranz, wo frisch gezapfte Biere drin sind. Mhm. Wenn deins leer ist, stellt er dir einfach neues hin. So lange, bis du einen Deckel auf dein leeres Glas legst, weil dann willst du kein neues. Ja. Und das ist doch für dich ein Traum, oder? Ja, absolut. Ich war mal in Köln und habe mir ganz viele Kölsch reingezogen. Es hat einfach nicht mehr aufgehört. Ja, aber hat sich der Köbis nicht bei dir vorgestellt? Du wusstest gar nicht, wer dir das Bier bringt. Nee, es war einfach immer wieder ein volles da. Ich habe mich intensiv mit meinem Begleiter unterhalten. Ja. Und mein Bier war immer wieder voll. Mein Reagenzglas. Das passt doch auch zum Konzept vom Esseck und Saufbude. Also so kriegst du schön frittierten Krokus. Immer auf wenn den er Teller. Aufgegessen ist, dann gibt es einen neuen frittierten Krokus. Nee, das ist der Part Saufbude. Ah, okay. Also immer wenn dein Glas leer ist, hast du es wieder voll. Wie aus Geisterhand. Weil so ein Krokus wäre auch gut, wenn es immer wieder. Also du isst einen und dann wird ein neuer hingestellt. Du isst eine, wird ein neuer hingestellt. Du isst, weil das ist ja auch so ein System, könnten wir auch so ein kleiner Snack, das stopft man sich kurz rein. Einen frittierten Krokus. Haben wir noch andere Sachen auf der Karte oder nur frittierten Krokus? Nee, deine Pilzpfanne noch. Krokus-Pilzpfanne, wenn man mal ein Hauptgericht will. Ja. Ah, schön. ich könnte mich da richtig reinfühlen, auch die Leute zu begrüßen. Dann in welcher Stadt machen wir das? Das machen wir hier in Stuttgart. Ja. Das Konzept wird hier sehr gut ankommen. Mit Sicherheit. Ja. Ey, die Leute hier kaufen hier jeden Scheiß. Schönen guten Abend. Also bei uns sind die Gläser immer voll und auch die Teller. Als Vorspeise empfehle ich Ihnen einen frittierten Krokus und als Hauptgang haben wir eine Krokuspilzpfanne. Und wenn Sie noch ein lecker Nachtischchen wollen, da haben wir noch ein Krokus-Gelee. Und darf ich Ihnen hier vorstellen, das ist unser Maul. Unser kreatives Maul, der Peter. Sind Kroki eigentlich giftig? Das werden wir dann rausfinden. Sehen wir dann, sehen ja. Erstmal verkochen wir die Scheiße und dann gucken wir. Ich glaube, wir können auch nur im Frühling aufmachen. Ich glaube, sonst kriegen wir nie. Also oder wir müssen ganz viele pflücken im Frühling, dass die bis zum Herbst reichen. Dann haben wir im Frühling immer Betriebsferien, damit wir die ganzen Kroken. Aber das Gute ist ja auch, Restaurants machen jetzt nur noch im Frühling wieder auf und die machen ja im Herbst dann eigentlich immer wieder zu bis Frühling. Aber da könnten wir ja eigentlich, da können wir mal frisch anbieten. Frisch und regional. Genau. Ja. Aus dem Schlossgarten. Ja. Ich mag auch schon, weil wenn ich das dann durchziehe, meine Kürbis-Typ auch schauspielerisch immer umsetze, wirst du ja wahnsinnig schlecht gelaunt sein. Ja. Und dann sage ich immer zu den Gästen so, und unser kreatives Maul, also das ist der Peter. Und dann rufe ich immer so, Peter, Peterchen, wink mal aus der Küche. Und dann geht immer so eine Klappe auf, wo du einfach schlecht gelaunt rauskommst. Halt die Fresse! Ja, so ist er. Der Küt von der Ostalp, da sind sie nicht so gut gelaunt. Aber kochen tut er wie eine Nummer 1. Und ich werde wahrscheinlich auch all meine Halsmuskeln werden wehtun. Ich merke schon, wie sprechen, ja. Muskeln wachsen gerade an deinem Hals. Ich glaube, deswegen haben Kölner auch immer so dicke Hälse. Die haben ja, wahnsinnig dicke Hälse. Und im Sprechen hinter dem Harz muss halt immer verschlucken hintern. Das ist wie hässig, da bist du ja immer heiser. Weil die immer, ey Gude, das ist ja immer da am Kehlkopf rumgekriegt. So, ja. Habe ich noch nie drauf geachtet. Du hast ja Connections nach Hessen. Ich habe Connections nach Hessen. Ich kenne da Menschen. Mehrere. 7. Du warst nämlich, das können wir jetzt, weil viele der Leute, die uns hören, werden das ganz wissen, du warst ja der Dritte von Badesalz. Ja, ich war der Dritte. Genau, also noch die frühen Badesalz. Und ja, dann hast du ein besseres Angebot von Mundstuhl bekommen. Ja. Dann warst du da kurz und hast... Ich hab diese ganzen Weihnachtslieder geschrieben. Ja, und dann hast du aber, muss man auch sagen, warst du dem Koks und Heroin sehr zugetan. Und hast in deinem Mega-Wahn gedacht, das waren die 90er. Anfang der 90er, ja, ja, hast du gedacht, ich mache jetzt solo weiter als Bodo Bach. Und jetzt sitzt du heute noch als Bodo Bach in SWR-Talkshows. Wer ist Bodo Bach? Du bist auch so ein Hesse. Ah, Hesse. Auch so ein Hesse, okay. Ja, musst du doch wissen. Du bist ja, Bodo ich Bach. Bin's. Ja. Ja. Ich vergesse mal. Du bist zum Beispiel im das ist das Ratepanel zusammen mit Eni van der Maiklokjes in der beliebten SWR-Abendshow. Die Rothaarige, die immer neben mir sitzt. Ja, Meister des müffelt. Alltags. Meister des Alltags heißt du. Ah. Eni van der Maiklokjes, das muss man betonen, müffelt nicht vom Körper her, sondern weil die immer so wahnsinnig alte Kleider trägt. Ah. Die trägt ja immer so bunte alte Kleider. Okay. Und die sind wahnsinnig alt. Also Eni van der Maiklokjes ist eine sehr saubere Frau. Okay. Aber die trägt halt alte Lumpen. Ah. Ja, die ist eigentlich auch, ja, wie die Taubenfrau bei Kevin in allein in New York. Die ist ja auch, die hat ja auch diesen Mantel an. Oh, dann muss ich mich bei ihr entschuldigen. Bei Eni? Ja. Bist du deswegen aus dem Panel auch raus, aus dem Radio-Panel? Ja. Eni, Maiglöckchen. Krokusse? Krokusse? Im Frühling. Irgendwann kommen die Maiglöckchen. Ja. Sollen wir uns unsere... ich rufe Eni mal an, wenn sie nicht mehr sauer Restaurant von der Krokusse. Hier. Und der Krokus hier. Von der Krokus hier. Dann wird's aber, kommen die Leute komplett durcheinander mit irgendwie diesem kölschen Mann und der Ostalp. Der wütende Koch. Ja, ich finde das super. Vielleicht und dann ein niederländischer Name, das versteht kein Mensch mehr. Ich fände auch gut, wenn ich den Service nicht allein machen muss. Vielleicht möchte Eni da ja mitmachen. Stimmt, ja. Zwei Leute im Service ist schon. Vielleicht hat die auch noch die Nummer von Kim Frank, dem Sänger von Echt, mit dem war die ja mal zusammen. Echt? Ja, der wirkt auch immer ein bisschen schlecht gelaunt, dass der dir in der Küche hilft. Das gibt auch nochmal so eine Dynamik, weißt du, wenn wir so ein verflossenes Liebespaar. Ich mache vorne mit Eni den Service, du machst hinten mit Kim die Küche und dann schicke ich Eni auch manchmal, also wenn wir so richtig schlechte Laune auch in der Bude brauchen, schicke ich Eni dann immer in die Küche, hilf mal dem Kim beim Kokosschnippeln. Gute Idee. Ja. Mach mal. Das ist ein Konzept. Mach mal. Von der Kokos, ja. Jetzt gibt es gerade Kokos. kannten, deshalb sollten wir das bald machen. Ja, wir dürfen aber noch nicht aufmachen. Aber ja, wir könnten testen, können schon mal mitnehmen. Können schon mal welche pflücken. Schon mitnehmen. Ja, wir müssen ja auch üben noch ein bisschen, wie man die Dinger frittiert. Ja, ist vielleicht auch eh angenehmer, wenn wir erstmal, wir wissen ja nicht, ob die Dinger giftig sind, die einfach über Lieferdienst vertreiben. Oh ja. Und dann wird schon jemand anrufen, wenn die giftig sind. Also wenn das sich häuft, dann werden wir davon erfahren. Genau. Ja. Gut. Wenn wir schon bei öffentlich-rechtlichen... Wusste ich gar nicht, dass Krokus uns so beflügelt. Ja, also wir sind so richtige Blumentypen. Also wir sind blumige Menschen. Ja. Und wir haben jetzt schon wieder eine Milliardenidee gehabt. Ja. Oder ein paar hundert, paar Euro machen wir damit. Paar Euro machen wir damit. Mehr Schulden wahrscheinlich. Plus die Anzeigen, weil wir die Leute vergiftet haben und hätten mal kurz bei Wikipedia vielleicht gucken können. Vielleicht machen wir Milliarden Schulden. Vielleicht mal. Weil Menschenleben ist, glaube ich, wie viel wird das gerechnet von der Versicherung, wenn du einen Mensch in einem Unfall umbringst? Ja, das ist unterschiedlich. Je nach Land und so weiter. Ja, so durchschnittsmäßig jetzt so eine Kartoffel Mitte sagen wir, noch arbeitsfähig. Ich glaube, das ist nah an einem sechsstelligen Betrag, kommt aber auch auf das Alter drauf an und so. Ich dachte eher irgendwie mehrere Millionen oder also 100 Millionen oder so. Nee. So viel nicht? Okay. Nee. So viel ist ein Mensch nicht wert. Ja, so ist die Versicherungswirtschaft. Also, ja. Also irgendwie, wie viel Steuern zahlt der, was kostet sein Ja, aber so Schmerzensgeld, Blut. Nee, das ist nicht so. Okay. Menschen sind gar nicht so teuer. Okay. Ja. Ich meine, so ein Liter Blut kostet, glaube ich, so 20.000 Euro. So kann man das ja schon mal durchrechnen. Ja, du kannst ja nichts mehr verwerten davon. Deswegen. Ja. Ja. Aber worauf wolltest du eigentlich raus? Ich fühle mich so, als hätte ich ein Preisschild an mir gelegt. Du guckst so geil auf mich, aber mit dieses... Ich saß lang keinem Mensch mehr gegenüber. Ja. So lang. Aber trotzdem irgendwie so, als hättest du schon Preisschilder an meinen Körper geklebt. So dieser haarige Ball, den könnte ich als Fußball oder als sonstiges Ball, wenn ich den richtig rasiere, dann sieht er aus wie so ein Filzball. Ja. Obwohl das ja sehr billig wird bald. Ja. Wegen öffentlich-rechtliche Fernsehshows, was du eben angesprochen hast mit Eni und wie sie alle heißen. Ich würde gern eins davon ins Fernsehen bringen. Okay. Welches du hast ja alles auf dem Zettel notiert. Das habe ich zufällig gestern notiert, weil ich... Ja. Weil ich keine Hände frei hatte zum Tippen. Drei Sendungen. Ja. Erstmal im WDR. Also du musst vom Titel kaufen einfach. Okay, vom Titel kaufen. Im WDR ist auf jeden Fall weiße Reden über Rassismus zum Beispiel. Ja, das ist so gute. In die Richtung geht es wahrscheinlich. Ja, eigentlich, also der Garagenmann und sein Freund. Die würde ich sofort kaufen. Für den WDR. So eine Doku einfach. Oder ja, Garagenmann und sein Freund. Was dahinter sich verbirgt, das kann man sich dann überlegen. Ich denke, so ein bisschen Ludolf-mäßig vielleicht. Ja, sowas habe ich mir auch. Aber eher so eine Buddy-Doku auch. Also der Garagenmann sammelt halt so viel, der ist leicht Messi-mäßig veranlagt, schraubt aber auch viel. Also er würde selbst sagen, er upcycelt. Aber in Wirklichkeit schraubt er nur ein paar Sachen zusammen. Und sein Freund bringt ihm manchmal die Ideen, ist aber auch so die Stimme der Vernunft. Wenn die Garage zu voll wird, dann überredet er seinen Freund. Also der Freund überredet den Garagenmann, mal so ein paar Sachen auszumessen. Und dann, das sind die emotionalen Folgen, wenn sie dann zusammen so, er hat zum Beispiel 8 Schaukelpferde gesammelt, weil er da draußen ein Karussell bauen wollte, aber er hat nur die Schaukelpferde gehabt. Dann überredet der Freund ihn dazu, die mal auf den Sperrmüll zu bringen. Und dann läuft auch mal so ein Tränchen und der Freund hilft ihm. Und aber er lächelt dabei. Er lächelt dabei. Während die Träne runterläuft. Genau, und hilft ihm dann. Und dann die Folge endet damit, dass der Sperrmüll die Schaukelpferde abholt und sie sitzen gemütlich auf 2 Klappstühlen, die natürlich in der Garage sind, und trinken so ein Bier. Ja, und dann kommt so richtig schön alten, durchgenudelten, ausgeblichenen Klappstühlen. Dann kommt dem Garagenmann so der Gedanke, Mensch, hätte ich meinen Freund nicht, ich würde im Müll ersticken. Und der Freund sagt, ich helfe dir gern. Und dann stoßen sie so an. Würde ich gucken. Der Garagenmann. Kaum, jetzt schon gekauft, ja. Okay, perfekt. Ja. Okay, die anderen, also Nummer 2, MDR. Plattenpatrick. Auch schon gekauft. Plattenpatrick. Ist Plattenpatrick ein Plattensammler oder ein Plattenladenbesitzer? Ich fände einen Plattenladenbesitzer super. Nee, ich dachte eher an Gebäude, Plattenbau. Ach so, okay. Deshalb MDR ist eine blöde, alte, verschorfte Assoziation in meinem Kopf. Aber Plattenpatrick dachte ich eher an Plattenbau. Plattenpatrick. Ja. Ja, finde ich so. Auch gut, aber so. Ich fände eher so einen Plattenladen. Also Plattenpatrick ist ein ganz schlechter Geschäftsmann, der hat so einen Secondhand-Plattenladen, kauft die Platten zu teuer immer ein. Mhm. Also wenn die Leute ihre Platten ranbringen, sagt er, also genau andersrum, wie Läden das sonst machen, die ist nichts mehr wert, die kann ich für nichts mehr, und da kann ich ihnen noch 50 Cent geben und stellt sie dann für 10 ins Regal. Sondern Plattenpatrick ist genau andersrum. Oh, das ist ein Sammlerstück. Gute Idee, ja. Dafür gebe ich ihnen 25, dann stellt er sie in seine Regale rein, also in seine Plattenschuber, und verkauft aber nie eine Platte, weil er einfach Mondpreise hat. Und dann kommen die Leute rein, feilschen, und dann verkauft er sie meistens günstiger, als er sie eingekauft hat. Plattenpatrick. Aber Plattenpatrick im Plattenbau. Plattenpatrick. Ja. Ich dachte eher an so irgendwie so ein bisschen auch melancholische Miniserie, irgendwie so eine abgehängte Gegend in Ostdeutschland, wo noch so irgendwie so ein Satellitenstadtteil von Jena. Jena oder so, mit so ein paar Plattenhäusern, und da wohnen so. Aber in Jena sind die Plattenbauten mittlerweile schön renoviert. Das ja, okay, dann sagen wir Görlitz. Görlitz. Görlitz, ja. Genau. Finde ich auch schön. Ich würde mir aber eher den Plattenladentypen angucken, aber weil ich Platten mag. Ja, du bist, ja, da habe ich nicht dran gedacht, ja. Als, weil du bist ja ein Plattenmensch. Ja. Du bist ja ein Plattengenre. Okay, und das dritte ist entweder SWR oder BR, also Bayerischer Rundfunk, Schildhannes, der Schildhannes. Ist das der Verrückte im Dorf? So? Der Schildhannes. Ja, ich, also Schild im Sinne von Schutzschild, so ein Riot Shield, weißt du, okay. So, weißt du, was ja. Cops auf Demos. Ja, aber das so, hat so er einfach immer so. Das ist der Schildhannes. Der ja, läuft damit rum und keiner mag ihn. Weißt du, jeder Ort hat doch so ein, zwei verrückte Charaktere, die irgendwie dazugehören. Und wenn sie dann fehlen würden, dann kann ich mir gut vorstellen, der Schildhannes. Manchmal schubst er auch einfach Kinder weg oder so, weil er genervt ist. Oh, da kommt der Schildhannes wieder. Finde ich gut, würde ich mir auch angucken. Mir fällt gerade ein, ich hatte auch eine Serienidee vor einem Jahr, die ich auch immer versucht zu pushen. Aber noch nicht erfolgreich untergebracht habe. Erzähl mal, worum es geht. Ich sag den guten Namen. Nee, den guten Namen habe ich schon. Ach so, ja. Die Partyjunta. Junta. Die Partyjunta. Und der Untertitel von der Serie ist Feiern und Plündern oder Party und Plündern. Und zwar ist das so eine militärische Junta, die einfach durch mexikanische Orte zieht. Okay. Und denen ihr Ding ist aber tatsächlich nicht mordend durch die Orte zu ziehen, sondern die kommen schon mit La Cucaracha angefahren, ganz Stereotyp, auf ihren Jeeps, schießen aber nur mit Konfettikanonen in die Luft. Und dann geht richtig Party im Ort ab. Die haben immer kanisterweise cool. Tequila dabei. Und danach ist es verwüstet. Nee, da wird erstmal hart Party gefeiert. Ja. Und, aber das Ende der Story ist immer, also eigentlich läuft jede Folge gleich, so wie beim A-Team, die kommen auch irgendwann raus, weil BEA Sachen zusammenschweißt. Die Party runter macht einfach alle total betrunken, auch sich selbst, aber morgens sind sie immer die Ersten, die wach sind und klauen dann alles. Ah, ja. Okay. Also plündern tun sie trotzdem, aber sie machen das nicht mit Mord, also sondern mit. Also sie sind doch Alkoholvergiftung. Sie sind doch auch böse. Sie sind böse, ja. Aber auch Party. Ja, Party ist geil, Party. Aber keine Robin Hoods. Nee, das machen sie schon für, also hauptsächlich plündern sie dann auch Zeug, um dann wieder viel Tequila zu haben. Die brauchen brauchen Kohle, so eine Party kostet Geld. Also, eigentlich sind sie so typische Berliner Hipster, nur halt als mexikanisch-halbmilitärische Konfettikanonen runter. Und die haben dann. Die haben auch kein politisches Ziel. Okay, gut. Ja. Also, und die sind militärisch gekleidet auch, aber ein bisschen auf Party gemacht, so mit abgerissenen Ärmeln. So abgerissene, sie sehen eigentlich aus wie Stripper. Ja, also, genau, darauf wollte ich hinaus. So ein bisschen Soldatenstripper. Gay-Fetisch, so in die Richtung. Ja. Aber sie haben auch Frauen dabei. Okay. Ja. Die sehen aber auch aus wie Militärstripperinnen einfach. Mit Silikonbrüsten. Da viele, kann jeder viele, für sich, viele. Sie sind ja eher Party, sie sind ja nicht wirklich Stripper, deswegen. In der Partyszene haben viele Leute Silikonbrüste. Ja, das ist allgemein bekannt. Die Partyszene. Die Partyszene. Die Partyszene ist ja so wie die, zum Beispiel die Fernsehszene. Ja. Menschen, die fernsehen. Genau. Oder die Buchleseszene. Buchleser, alle gleich. Okay, also welches von den drei würdest du, darfst nur eins kaufen. Plattenpatrick? Garagenmann und sein Freund, der Schildhannes. Ich bin Garagenmann und sein Freund, die finde ich so gut. Das ist am besten, Ich mag den Titel schon, der Garagenmann und sein Freund. Wenn jetzt irgendwo, wenn ich wirklich diesen Programmguide aufmachen würde und dann so bei WDR dann der Stände der Garagenmann und sein Freund, ich würde auf jeden Fall einmal reinschalten. Und wenn das wirklich die Story wäre, der Garagenmann. Scheißegal, so, was da kommen würde, ich würde es mir anschauen. Und der Garagenmann ist halt auch ein guter Titel einfach. Garagenmann ist ein guter Titel. Der Garagenmann und sein Freund, weißt du so. Weil du kannst da so viel, das wirklich, die zoffen sich auch mal und so. Aber das sind ein Herz und eine Seele eigentlich. Und hätte der Garagenmann seinen Freund nicht, dann würde es ganz bitter aussehen im Leben des Garagenmanns. Aber deswegen weiß er, was er an seinem Freund hat. Ja, absolut. Ja, ja. Ja, so ein bisschen, also ein bisschen doof. Also einfache Personen sind hier der Garagenmann und sein Freund. Ich würde sagen einfach, aber ehrlich. Ja, ja, genau. So, die haben das Herz am richtigen Fleck. Genau. So, ja. Ist ja auch WDR. Also ich würde auch WDR reden im Ruhrgebiet. Ist das Ruhrgebiet oder so Kölscher? Ruhrgebiet, Ruhrgebiet. Also definitiv schon Ruhrgebiet. So die Trinkhallenkultur eher als die Bütchenkultur. Also, man kauft direkt einen Kasten, nicht nur drei Kölsch, sondern sofort ein Kastenbier. Ja, ja. Unionbräu oder so. Ja, so, ja, ja. Irgendwas. Also so Lüdenscheid oder so. Lüdenscheid, schön. Lüdenscheid. Ja. Also auch nicht irgendwie auf dem Land, also nicht so Münsterland, also wie die Ludolfs, die sind, glaube ich, da irgendwo in der Provinz. Ja, die habe ich damals nicht so richtig verfolgt. Ja. Und auch nicht diese fröhliche Rheinländer-Scheiße, sondern das ist ja zum schlecht Kotzen, gelaunte Ruhrgebietler. Die haben auch die bessere Grammatik, finde ich. Ja. Weil kann man sich schon so richtig vorstellen, wie so der Garagenmann dann auch so, bring mich mal das Schaukelpferd. Die heißen, haben auch so Namen irgendwie, die ihr Hauptmerkmal irgendwie sind. Also der eine ist, nee, der eine ist zum Beispiel Matte, weil er einfach noch so eine Heckmatte trägt irgendwie. Wurde von irgendwelchen Leuten immer Matte genannt. Heißt auch Matthias, wurde sonst immer Mattes genannt. Aber jetzt heißt er nur noch Matte, weil er halt auch die Haare so hat. Und wenn er zum Friseur geht, geht er zum Mattenarzt. Mattenarzt, ja. Ich konnte mal ein bisschen diesen Ruhrpott-Slang, ich krieg den gerade nicht zusammen, weil du hast alles überschrieben mit deinem komischen Rheinländer-Scheiß. Ja, Krokus. Aber das macht gar nichts, weil wir werden ja auch im Schwäbischen gehört und die merken eh keinen Unterschied. Also sobald das, ja, stimmt, ja. Weißt du, wo die Namen entstanden sind? Diese Titel für diese WDR, MDR und BR-Serie? Nee. Das sind Kommandos in einem Online-Schießspiel gewesen. Wirklich? Der Garagenmann und sein Freund? Ich habe den Garagenmann, sein Freund läuft da vorne. Sein Freund, schieß auf ihn. Das sind Comms aus Warzone tatsächlich. Alter, das ist der Wahnsinn. Ne? Ja. Also, ich habe den Schildhannes. Es gibt so Typen, die laufen mit so scheiß Riot-Shields rum. Und die sind sehr unbeliebt, weil man kann die schwer abschießen. Ja, dann muss die flankieren und von hinten abschießen. Und dann habe ich mich sehr gefreut und gesagt, ich habe den Schildhannes. Der Garagenmann und sein Freund. Platten-Patrick war einer meiner Mitspieler, heißt Patrick. Und Platten brauchst du als Panzerung. Ah. Ja. Deshalb habe ich es auch auf einem Zettel geschrieben, weil ich nebenher gespielt habe und nicht in mein Telefonapparat reingetippt. Kleiner Tipp an die Fernsehmacher, einfach mal Warzone spielen. Warzone, ja. Und da einfach zuhören, weil die Leute so reden, genau, kriegt man Serientitel. Also ganz genau. Der Garagenmann und sein das Freund. Das ist ja das Hauptproblem, das ist ja die größte Herausforderung, wenn man eine Serie schreibt, glaube ich, der Titel. Ja. Alles andere macht sich von allein. Ich bin auch jetzt gerade versucht, weil der Garagenmann und sein Freund, finde ich einfach so schön vom Titel her, ein Buch zu schreiben über den Garagenmann und seinen Freund. Also einfach einen klassischen Roman, der Garagenmann und sein Freund. Hannes. Schildhannes. Ja, aber ich habe mich in den Garagenmann und seinen Freund verliebt. Okay. Aber Schildhannes könnte ja da vorbeikommen auch. Also Schildhannes ist noch so der Charakter, der ist halt so der Dritte in der Gruppe. Also es gibt diese feste, beste Freunde, der Garagenmann und sein Freund. Und Schildhannes ist halt so, der läuft halt manchmal, kommt manchmal vorbei. Das ist so ein Kumpel dann eher so. Ja. Wie man dann wahrscheinlich in der Garagenmann auch sagt, so, das ist ein Kollege, der kommt manchmal ein Bier vorbei. Das ist immer aber wie in Hessen, wenn du ein Kollege. Ein Kollege sagt man auch im Rheinland, oder? Ja. Glaube ich auch im Pott, ja. Also Kollege. Okay. Ja. Sonst hätte ich dir aber halt gesagt. Jetzt noch, was bezahlst du mir? Muss nicht laut sagen, schreib es dir einfach kurz auf den Zettel. Ich schreibe dir einfach den Prozent meiner Gewinnbeteiligung vom Buchpreis. Oh. 1%, wie viel ist das ungefähr? 1 Milliarde? 8 Milliarden. 8 Milliarden? 8 Milliarden, ja. Bitcoins. Das wäre aber viel, oder? Ja, 8 Milliarden Euro sind auch viel. Ja. Bitcoins wären nochmal das 50.000-fache. Du, ich hatte eben noch den Gedanken, Gibt es eigentlich auch eine Liste, weil du meintest, wir werden uns mal so richtig schön verschulden. Gibt ja mal diese Listen, ist jetzt Bezos oder Musk oder wer ist der reicheste Mann? Gerade wird ja auch immer vom reichsten Mann gesprochen irgendwie. Frauen sind nicht reich. Nee, ja gut, in diesen Top-Listen taucht er tatsächlich. Doch, also, ich glaube, die reichste deutsche Person ist eine Frau. Ja, das ist eine Erbin von diesem BMW? Ja, ich glaube schon, ja. Irgendwie so. Naja, egal. Jedenfalls in den reichsten Listen, aber gibt es auch eine negativ reichste Liste? Die, also die verschuldetsten. Die verschuldetsten überhaupt. Naja, bei Ländern gibt es das ja. Ja, bei Ländern schon, aber auch wäre ja cool, wenn das auch als Personen, dass wir dann auch stolz erzählen, wir sind die verschuldetsten. Das wäre ganz cool, ja. Wie sind sie das geworden? Ja, erstmal hatten wir diese verrückte Idee, einen Krokus-Shop zu machen. Danach habe ich 8 Milliarden in die Produktion von Die Party runter geschoben, hatte aber keine Buchidee weiter, und außer dass Titel. Sie da hin. Und dann kam hier mein Kompagnon, ich sage dir auch immer Kompagnon, damit die Leute auch denken, wir sind irgendwie mehr und weniger. Also mein Kompagnon, also das ist nie klar, ist, ob du mein Ehemann bist oder ob ich dich hasse, weil wir nur eine Geschäftsbeziehung haben. Ja. Deswegen nenne ich dich immer mein Kompagnon. Dann kam der mit der Idee, der Garagenmann und sein Freund, und die hat mir so gut gefallen, dass ich die mit 10 Milliarden auch produziert habe. Wollte aber keiner sehen. Dann haben wir noch eine Staffel produziert. Wollte auch keiner sehen. Jetzt sind wir schon bei 18 Milliarden Schulden. Und 18 Staffeln. Wollte auch keiner sehen. Wollen Sie eine Staffel kaufen? Und dann hören wir einfach auf. Du, ich könnte heute, also heute sind wir richtig im Flow, ich könnte noch Tage reden. Sollen wir einfach Tage weiterreden? Ich habe vielleicht ein Milliardenstel meiner Liste abgearbeitet. Also ich... Wir machen einfach noch... Sollen wir die nächste... Sag mal... Bis März können wir noch quasseln. Weißt du, das ist so ein komisches Licht. Das... Sag mal, dieses Licht war doch auch da, als sie... Pythia zum Gruße, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Dimension B117. Unsere Dimension. Das ist nicht mehr die Dimension von Jean-Paul und Peter Schaumbardi. Die beiden sind jetzt woanders. Bitteschön. Ich hoffe, damit die Welt ein wenig besser gemacht zu haben. Vielleicht schaffen sie es noch mal raus. Aber wer weiß das schon? Ich nicht.